Reden wir über den anderen Film. Der heißt schlicht Neruda. Kennen Sie Neruda? Ja, Senor. Lesen Sie Gedichte? Selten. Wie Sie wissen, gibt es in diesem Land viele kluge Kommunisten. Sie sprechen Französisch, Sie bauen gerne Brücken. Wir sprechen hier über einen dicken Mann, einen Mann, der mit 12 sein erstes Paar Schuhe bekommen hat. Stellen Sie sich vor. Also wenn wir auf der Suche nach Ironie sind, ich habe den Eindruck, in diesem Film von Regisseur Pablo Larraín, ein Chilene, steckt ein bisschen was drin. Interessant ist, wir haben gerade erst vor kurzem über diesen Mann gesprochen, über seinen Film Jackie, über die First Lady und Frau von John F. Kennedy, der in den Kinos war. Heute startet Neruda. Wie nähert er sich dieser Person denn? Ja, Pablo Larraín sagt ja selbst, es ist ein Anti-Biopic. Und das stimmt insofern, weil der Film wirklich kein Leben nacherzählt, sondern wirklich die Idee eines Lebens geben möchte. Und es wird wirklich die Frage aufgeworfen, wer war denn überhaupt Pablo Neruda, der ja 1948 als Senator auch eine flammende Rede gegen den konservativen chilenischen Präsidenten Videla gehalten hat, der erklärter Kommunist war, aber gleichzeitig auch ein Lebemann, viele Frauen hatte, gerne getrunken hat. Wie ließ sich dieser Lebensstil mit dem Kommunismus vereinbaren? Um das herauszufinden, da macht der Film eben das, was Neruda auch gemacht hat. Er beginnt an zu dichten. Und das ist eigentlich ganz schön, weil in der Dichtung kommt man der Wahrheit ja vielleicht näher und vielleicht auch dem Wesen von Pablo Neruda. Also Dichtung, verstehe ich das richtig? Wir entfernen uns von der realen Geschichte? Wir entfernen uns und gleichzeitig bleiben wir bei den Fakten. Und der Film macht das unheimlich geschickt. Also ich finde ihn sehr abgefahren und unterhaltsam, weil Neruda musste dann ja untertauchen als Kommunist, hat immer seinen Ort wieder gewechselt und er wird gesucht von einem melancholischen Kommissar. Und der melancholische Kommissar, dessen innere Stimme hören wir immer, der fragt sich, wer ist denn überhaupt dieser Dichter? Warum ist er auch in der Politik tätig? Wie dichtet er? Und so weiter. Und dann muss dieser Polizist aber auf einmal herausfinden, dass er vielleicht auch nur eine Figur von Pablo Neruda ist. Und dann wird es eben ganz spannend. Die Fiktion sucht hier ihren Autor. Und da fängt dann ein Katz-und-Maus-Spiel an, was uns durch Chile führt. Und eben durch das Chile, was Neruda auch in seinem Hauptwerk Canto General beschrieben hat, was noch von der Kolonialzeit geprägt ist. Und Fakten und Fiktion fließen ineinander über, wobei die Fiktion auch immer als solche kenntlich gemacht ist. Also dann gibt es so diese künstlichen Ruckprojektionen. Und die Kamera ist eben wie der Film auch immer in Bewegung und auf der Suche. Also das ist unheimlich interessant. Und hinterher möchte man den Film vielleicht nochmal sehen und vielleicht doch auch noch ein paar der Gedichte von Pablo Neruda lesen.